Preisnahme? Straße. So, wir müssen jetzt nämlich einfach. Oh, warte mal. Oh je, einfach. Hennersdorf, Kaulsdorf Nord. Die ist hier, die Heinrich-Rüber-Straße. Heinrich-Rüber-Straße, ja. Die ist hier und wir. Die ist hier? Und wir müssen aber auf der Höhe von der. Wir müssen von der hier oben Gott, diese. Grott, neue Grottstraße, genau. Nein, neue Grottkauer. Ja, genau. Ach, das sind doch Panhinter. Boah, keine Panik. Naja. Das war schon so geplant. Wir sollten nur Wernersee ausschalten. Der sollte eigentlich hier lang fahren. Aber der hat eine geänderte. Also Wernersee. Ey, das sind da 200 Meter. Das ist doch überhaupt nicht. Tolpenmittenstraße bis hier hoch. Da gehen wir rechts und dann ist das hier. Ja. Vor dem Schleppstuhl. Und wo gehen wir jetzt hin? Hier. Kommst du mal auf die andere Seite. Können wir dir ja helfen? Mann, lass uns das doch dir doch helfen. Ja. Hm? Ich kann helfen, aber mit dritten Würfel mir den Rutsch nicht wegkommen. Ich habe es mit der Mare richtig gefallen, ja. Weil es ja immer so ein, also Fuchs gibt, der läuft da immer. Und da sucht dann der die Kundenknoten, das Ei oder sowas. Ah. Und der Fuchsscanner entscheidet. Der Fuchsscanner ist. Man kann dann auch Füchse verdächtigen und rumlaufen. Mhm. Aber du darfst nicht einfach verdächtigen und dann, wenn du dich geirrt hast, dann macht der Fuchs schon wieder einen Sprung. Und wenn er es geschafft hat, hat er es geschafft, dann ist er entwischt. Also das ist, entweder gewinnt man alles zusammen oder der Fuchs gewinnt. Aber das gefällt einem nachher sogar. Ja, weil das ist nicht so, wo jeder alleine steht, sondern wo alle zusammen spielen. Und wenn einer dabei nicht mitmacht oder so Streiche macht, dann können alle gar nicht gewinnen, weil der kann, man kann. Teamgeist und beim Fuchs braucht es Verschlagenheit, Schleue und Schnelligkeit. Meine Flüssigkeit ist die Hühner, die sieht man gar nicht als Füße, sondern das sind Ketten. Weil die Hühner unter dem Teppich laufen jetzt immer so viel Schuppen. Ja? Ja. Also deine Figur ist ein Teppich und wenn du ein Teppich ist, dann bewegst du dich. Und du bewegst also eigentlich ein Teppich. Ist doch schön, oder Max? Ja. Und der französische Losung ist die schönste. Das ist irgendwie Allez les poules. Und das sagt man aber zu Kindern. Allez les poules. Los, ihr Hühnchen. Kommt das aus Frankreich? Ich kann mir das vorstellen. Jedenfalls ist das so passend. Die Hühner sind nämlich die kleinen Helden dort. Ja, guck mal, die sind jetzt schon an der Wannsee-Haltestelle. Ja. Das war die Tränen nicht wert, die wir vergossen hätten, wenn wir nicht Bescheid gewusst hätten. Also, das war genau die Haltestelle, an der wir aufstellen wollten. Ja, ja. Aber die hatte geplant, dass wir so wenden und dann da hinten rüberfahren. Erst hier halten, dann dort. Mhm. Da war so eine schöne Schleife aufgezeichnet. Aber guck mal, da hinten wird gebaut und deswegen macht er das nicht mehr. Mhm. Das hat jetzt. Das muss noch mal. So, jetzt können wir mal die Seite mal wechseln. Wir sind auch näher am. Ja! Was? Jetzt? Wir haben's. Los geht's. Leute, wir haben Vorfahrt. Unsere Straßen. Ja, Käthe? Ich würde das gerne einstecken. Einstecken? Dann gib's lieber mir. Aber das stört mich, weil ich das nicht spielen will. Aber gib mir doch den Rucksack. Nee, ich nicht will. Mhm. Aber der fährt eigentlich einmal. Ja, ich kann nicht gerne. Ja. Ja, macht er jetzt nicht mehr gerade. Trompete? Oder Mundstück? Mundstück. Das hilft gleich beim Singen. Ja. Oh, Inka! Die Internationale. Ja. Kitze macht die Internationale. Nein, wacht auf, verdammte dieser Erde, die noch zum Hungern Mann euch zwingt. Das reicht die Glut von Kraterherde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Keinen Tisch macht mit den Bedrängen, mit dem Sklaven halt schon auf. Heimlich zu sein tragt es nicht länger, alles zu werden, fünf hoch auf. Völker hört die Signale auf dem letzten Gefecht. Die Internationale des Menschenrechts. Völker hört die Signale auf dem letzten Gefecht. Internationale erkämpft das Menschenrecht. Ich hab weißt du denn, warst du schon mal in dem Garten von dir? Wir sind das Gastgeschenk. Wir sind ein tolles Gastgeschenk. Vor allem, weil es uns sonst nur einmal gibt. Aber wenn man irgendwo eingeladen ist, dann kann man eigentlich nicht von einem Gastgeschenk. Oder was heißt eigentlich, aber man, das ist durchaus üblich, oder? Kann man sagen? Na, im Russischen nimmt man was zu essen mit, weil in der Perestroika es so wenig zu essen gab, dass wenn man ein Gast gekommen ist, alle sich krumm gelegt haben, um einen Satz zu machen. Und dann hat man selber ein bisschen was mitgebracht, damit man schon ein bisschen, damit es das etwas ausgleicht. Damit nicht die einladen, immer ganz ausgeraubt werden. Marti, guck mal. Ich hab was. Schildkraut? Nein, ich hab was. Achtung. Opa. Ja, ja, ja. Aber sicher, sicher. Die darf wirklich nicht einmal runterfallen, Käthe, die ist dann hin. Das ist ganz weiches Metall, wenn die einmal runterfällt, dann ist die innerlich verbogen, dann klingt sie nicht mehr so schön frei. Und die wird halt eingedellt und wenn man das auch, wenn man es ausdellt, das in Deutschland sehr teuer ist, dann wird sie nie wieder so, wie sie war. Nein, nein, eine Messingtrompete. Guck mal, Slabi-Straße. Aber das ist ja eine Silbertrompete. Slabi. Etter Otschen, Slabi-Straße. Ach, vom Posaunenchor, so ein altes Messingding. Kupfer, Messing, ne? Eine hochsilberhaltige Legierung. Ja. Ja! Ich konnte eher einen geben. Ich weiß nicht, ob die mir noch so viel erzählen können. Sogar bei meinem Trompetenlehrer ist nach 7 Jahren, hat sich das etwas. Dann waren wir einmal rundherum. Hatten wir alles so. Und dann hätte er mir noch irgendwelche ganz speziellen, hätte ich eine C-Trompete gekauft, mir hat noch spezielle Konzerte gespielt. Oder eine C-Trompete auf eine A-Trompete erweitert, durch ein Erweiterungsstück. Eine Hoch-B-Trompete. solche Sachen. Da hat er mir seine geliehen und haben wir die auch gemacht. Und irgendwann hatten wir die ganze Trompetenliteratur durchgespielt, die es so gibt. Aber war das teuer? Damals war das nicht teuer, ja. 50 Mark waren das die Stunde. Das wären heute 25 Euro. Und da muss man auch immer nach Alte kommen. Irgendwie. Geht das hier jetzt links oder? Nein, nein, nein, es geht gerade auf. Sudermannstraße kreuzen wir. Das habe ich sowieso sogar aufgeschrieben. Ich kann dir zeigen auf meinem handgemalten Plan, die Sudermannstraße. Die ist auch mir aufgefallen. Ja. Martin, aber hast du dir selber Trompete gewünscht? Dieses erste Jahr. Oder musstest du Trompete nehmen, weil Bernd das wollte? Ja, das war das einzige Kostenlose. Im ersten Jahr war es dann ja kostenlos, weil es nur im Posaunenchor war. Aber so richtig gelernt habe ich da auch nicht mehr. Und hast du Unterricht bekommen? Ja, dann habe ich Einzelunterricht bekommen. Ja. Und weil ich halt wirklich jeden Tag eine Stunde gespielt habe, dann wurde der Klang auch gut. Und dieses erste Jahr muss man halt Augen zu und durch. Ja, nicht Augen zu, Ohren auf und durch. Wollen wir einen Trompetenspieler in der Freischnitt in Halle und dann vom Felsen runter auf den Jazz-Stücke. Ja. Ja, das ist halt auch viel Unterhaltung, so ein kommerzieller Bestandteil hat das Jazz, ne? Aber eigentlich war es so eine Befreiungsmusik von Unterdrückten, ne? Von Sklaven, die sich befreit haben. Die Grundlagen vom Jazz, ne? Blues hießen die. Aber jetzt kommt ja auch ein Boot. Ja, ja. Ja, das ist der 399. Hätten wir auch 10 Minuten später fahren können. Ja. Nee, der fällt nach links ab. Na, wir müssen auch links ab. Ja, wir, aber der biegt noch früher links ab als wir. Wir biegen jetzt erstmal nach rechts ab. Genau, der macht jetzt noch so einen Umweg. Das wäre die. Ja, wir würden aber bis zur Grottkauer da fahren, ja? Also noch ein bisschen weiter. Ja, wir müssen erstmal auf diese Heinrich-Gruber-Straße kommen. Ja, aber da müssen wir doch nicht drauf. Nee, dann geht's rechts. Dann geht's rechts. Und dann irgendwie, dann aber bei der Heinrich-Gruber-Straße, dann auf die andere Seite. Und da. Wenn wir da kettet. Du kannst ja die Cabrio-Dach drüber ziehen. Ja? Ich. Ja, hab ich auch. Hab ich auch, Kate. Ich hab Trompetenöl in der Galileestraße. Peter? Du hast einen Schlender, so einen Mondkalbschritt. Geh doch mal mit einem Wanderschritt. Na, dann gib's mir. Gib dir vielleicht auch deinen Rucksack. Ja, und jetzt aber mal einen sportlichen Schritt. Ja, super. Das ist. Dem langen Mantel sieht es fast aus wie ein Rotarmistenschritt. Ein Rotarmistinnen-Schritt, mit dem deine Urgroßmutter von Batumi bis Bukarest gelaufen ist. Einmal um die Hälfte, die Nordkreise ums Schwarze Meer rum. Ja, dieses Dreieck ist auch bekannt. Und jetzt gehen wir mal nach rechts. Ach, die müsste man noch irgendwo gebraucht, geschenkt bekommen. Was will die? Soll ich jetzt Konsumtipps für deine Göttin erfinden? Ich glaube, die sagen, Konsum können sie wesentlich besser aus als ich. Wir wechseln mal zur linken Seite. Denn da wird auch das Haus sein. Und rechts gibt es da keinen. Nein, nein, nein. Aber rechts, aber dann die linke Seite bespielen wir. Ach so. Die linke Seite der rechten Abzweigung. Da ist es. Ein wunderbarer Frühlingsregen. Guck mal, wie das Gras, nachdem die... Guck mal, wie der Leim abgeht. Von dem Kings, ja, dann müssen wir es anders halten. Das könnte ich machen, aber gut einfach. Ja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht alles auf seinen Packdiesel auflegt. Aber... So, und das, oh, die große Kreuzung ist da. Links ist dann schon unser Ziel. Jetzt geh mal kurz die Trompete, dann kann ich gar nicht weiterspielen. Das wäre ja schade. Aber das ist nicht. Überhaupt nicht. Ich halte das viel lackiert und ziemlich resistent. Soll halt nicht Wasser drauf stehen, einen halben Tag lang. Wenn man das voll Wasser füllt, einen halben Tag stehen lässt, das ist schlecht. Dann ist nicht mehr das Alte. Käthe, das wird doch gelacht. Wenn wir mit unserer Alpenwandererfahrung nicht mit der Stadtratte Ilka mithalten könnten. Ja, aber Stadtratte ist ja wohl kein Schimpfwort, sondern ein großes Lob. Oder bist du jetzt plötzlich gegen die Ratten? Du bist doch mal für die Ratten, Käthe. Du bist doch die größte Rattenfreundin der westlichen Hemisphäre. Ich kann aber nicht mit dem Laufwerk nach vorne. Ich hab noch weg. Weißt du, dass du damit indirekt die Ratten beleidigst? Oh je. Aber Käthe, okay, stimmt die Kampagne der Schatz? Mange Biergat! Biergom, Biergom! Hurra, hurra! Aha! Sind die schon gestylt? Ist es schon soweit? Warst du im Beauty-Salon? Party? Das ist eine Badeparty. Ja, jetzt sind es richtig spät. Nimm mal das. Und das hier? Das hier? Jetzt aber auch spielen. Schon die 187. Jetzt müssen wir noch die A finden. Dann ist die hier hinten. Das ist aber auch nicht der Nachname von dem. Denn es ist ein Rätsel. Da ist die 188. Das sind die Geraden, hier sind die Ungeraden. Aber das werden doch die Nachbarn wissen. Ja. Ilka, warte mal, Martin hat geklingelt. Hier muss irgendwie zwischen den beiden sein, ne? Oder von da hinten uns erreichen. Hm. Oder hier. Hier ist jetzt der Park, ne? Oder da sind die angedeutet. Oder Max und Moritz, wäre auch ganz gut. No. Na, wo ist es denn? No, Eka. Du hast doch die Telefonate geführt. Ja, 187 R. Ja, hier sind, wir sind jetzt bei der 187, haben geklingelt, keiner kommt. Ja, das ist... Was ist denn das jetzt? Wenn ich hier diese Frau in die Da hinten ist da vielleicht noch was. Guck mal, 187 R. Ah ja. Ilka hatte mal wieder recht. Wir gehen hier einfach durch. Du warst doch hier schon mal. Erstmal klingeln. Fische, oh, Gartenzwerge, Käthe. Aber die sind gerade abgestellt. Die mittlere, die zweite ist echt in schlechter Form. Das ist das zweite Ventil. Jetzt muss man die. Hallo, hallo! Ja, dann frei. Hier. In die Hand belassen und spielen. Danke. Schach sind alle beim Verfuchs. Keller. Aber da kommt irgendwie wieder Inspiriert durch Afrikanische. Ah.